Strukturen. Übung 17a. Hören Sie und ergänzen Sie. Hotel El Sueño. Unser Hotel, klein, aber fein. Wir sind für Sie da, immer und überall. Unsere Zimmer, Ihre Zimmer. Die schönsten, die bequemsten, die größten. Unser Service, besser, am besten. Essen Sie gern? Dann kommen Sie zu uns. Unser Hotelrestaurant, nur das Beste für Sie. Oder möchten Sie lieber essen und dabei Musik hören? Versuchen Sie es am besten im Happy Song. Sie wandern gern? Was ist schöner als eine Wanderung zum Berg El Altissimo? Wir organisieren täglich Wanderungen. Möchten Sie mehr wissen? Wir sind einfach besser, freundlicher, hilfsbereiter, schneller und moderner. Sie glauben uns nicht? Besuchen Sie uns. El Sueño ist Ihr Hotel.